Bist du in Sicherheit, Nora? Alles in Ordnung, Mrs. Manson. Nora, mein Liebling, was hast du ausgestanden? Bruce, Mrs. Manson. Sie sprechen wieder. Und George. Sie spricht ja. Bruce. Liebster Bruce. Ich kann wieder sprechen. Ich kann sprechen. Ich kann. Das war Der stumme Schrei, ein Kriminalhörspiel von Valerie Stiegele nach dem Roman von Hilda Lawrence. Mit Cornelia Boy und Horst Mendroch als Nora und Ralph Manson. Der Robby wurde gesprochen von Robert Düssler. Bruce Corey von Volker Kräft. In der Rolle der Millie Sills hörten Sie Angelika Schelanek, in der des George Perry Klaus Schreiber und in der der Emma Anne-Marie Schradig. Dr. Babcock war Peter Heinrich, Mrs. Perry Karin Rasenack und Susan Traudl-Sperber. Katharina Matz sprach die Miss Harper und Jörg Gillner einen Polizeikommissar. Regie führte bei dieser Produktion des Norddeutschen Rundfunks Hans Rosenhauer.